Ich lese uns die ersten vier Verse des zweiten Kapitels vom Hebräerbrief unter der Überschrift Hören und Handeln. Die zwei Dinge gehören zusammen und die werden hier sehr mahnend eingefordert. Darum sollen wir desto mehr wahrnehmen des Worts, das wir hören, damit wir nicht dahin fahren. Denn so das Wort fest geworden ist, das durch die Engel geredet ist, und eine jegliche Übertretung und jeder Ungehorsam seinen rechten Lohn empfangen hat, wie wollen wir entfliehen, so wir eine solche Seligkeit nicht achten, welche, nachdem sie zuerst gepredigt ist durch den Herrn, auf uns gekommen ist und durch die, so es gehört haben. Und Gott hat ihr Zeugnis gegeben mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kräften und mit Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Soweit Gottes Wort. Dieses Wort darum, was hier gleich am Anfang steht, bezieht sich ja auf das vorhergehende Kapitel, wo deutlich gemacht worden ist, dass Gott nicht den Engeln alles untertan gemacht hat, sondern dem Sohn. Dass Gott zuletzt gesprochen hat durch den Sohn, das heißt durch Gott selbst. Er sprach durch die Propheten früher. Die Propheten waren Sprachrohre Gottes. Aber nun sprach er durch den Sohn, den Gott selbst. Und weil dies so ist, heißt es, darum sollen wir desto mehr wahrnehmen das des Worts, was dort gesagt ist, was wir hören und was fest geworden ist, dass wir auch darauf eingehen. Die jüdischen Leser dieses Briefes sollten ja wie alle Gläubigen die wichtigen Zusammenhänge des Wortes Gottes wahrnehmen, nämlich Erkenntnis der Verheißung und Erfüllung. Das gehört beides zusammen. Nicht nur, was verheißen ist, steht im Raum, sondern auch mitbekommen, was hat sich erfüllt und was erfüllt sich in unserem Leben. Nicht nur, was Gott gesagt hat, soll uns beschäftigen, sondern das Erleben von dem, was er gesagt hat. Darauf kommt es auch an. Wir können ja viele Verheißungen zitieren. Und es ist wunderbar, wenn wir das können und tun und uns ermutigen. Aber die Frage ist, erleben wir sie? Haben wir sie erlebt? Haben sie sich erfüllt? Es muss beides zusammengehören. Denn Verheißung und Erfüllung, diese Erkenntnis des Redens Gottes, macht uns sicher auf dem Glaubensweg durch diese Zeit. Und es ist eine Zeit voller Widersprüche. Und da brauchen wir eine klare Orientierung. Es ist nicht nur heute eine Zeit der Widersprüche, es war immer eine Zeit der Widersprüche in dieser Welt. Und Gläubige brauchten einen festen Grund, in dem sie sich nicht nur auf Verheißungen berufen sollten, sondern auf Erfüllung. Es ist geschehen. Es hat stattgefunden, was Gott gesagt hat. Und es ist auch in meinem Leben geschehen. Darauf soll unser Leben gegründet sein und bleiben. Darum lasen wir hier, habt Acht auf das, was ihr gehört habt. Habt Acht auf das und sucht die Erfüllung im Glauben und die Erfüllung in eurem Leben. Es ist also wichtig, in unserem Glaubensleben einmal das Erkannte nicht mehr hinterfragen zu müssen und auch nicht loszulassen. Sonst geht es uns so, wie Jakobus es schreiben durfte, der gesagt hat, da kann keine Frucht daraus entstehen. Jakobus 1, Vers 22, ich lese uns das mal, wie er das auf den Punkt durch den Heiligen Geist bringen durfte. Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, Verheißung kann ich hören, aber ich soll sie auch erleben und tun. Wodurch ihr euch sonst selbst betrügt. Denn wenn jemand nur ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der ist wie ein Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er gestaltet war. Wer nur hört die Verheißung und erlebt sie nicht, vergisst alles. Wer aber durchschaut in das Vollkommene, das heißt also zur Tat auch gelangt, zum Gesetz der Freiheit und darin bleibt in dieser Erfahrung, ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter. Und was wird der? Glücklich, selig sein in dem Erlebten. Wenn wir Glauben nicht mehr erleben, dann sind wir ganz stumpfe Leute. Stumpfe Leute, die mit Hängekopf durch die Gegend gehen. Ja, die kennen wohl die Bibel, haben sie studiert, aber sie erleben sie nicht. Der Hebräerbrief sagt, ihr müsst das erleben. Weil es so ist, dass Gott in Jesus Christus erschienen ist. Hört auf das Wort, geht auf die Erfüllung der Verheißung ein und erlebt das Neue in Christus, das neue Leben. Nur die Praxis des Glaubens lässt uns immer wieder fest und beständig sein. Nur die Praxis. Also wir können die Bibel studieren, wir können uns das hier in der Bibelstunde alles schön sagen, aber das hilft keinem Menschen, wenn wir das nicht in unserem Alltag praktizieren können. Wenn es dort fehlt, fehlt alles. Dann sind wir vergessliche Hörer. Denn das Gehörte trägt nicht allein, wenn es sich nicht in der Erfüllung niederschlagen kann in unserem Leben. Lebendige Gläubige leben aus der Praxis, der Erfahrung mit dem Worte Gottes. Das ist der Motor, der sie immer wieder voranbringt und der sie auch auf dem Weg des Glaubens in dieser Zeit erhält. Es muss die Erfahrung hinzukommen, wie zum Beispiel, ich sag uns mal eines, schon Josua, als er vom Herrn groß gemacht werden sollte, sollte das durch die Erfahrung vor dem Volk und mit dem Volk Israel erleben. In Josua 3, Vers 7 sagt der Herr, heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor dem ganzen Israel, dass sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, also sei ich auch mit dir. Und wie sollte das vonstatten gehen? Gebiete den Priestern und sprich, wenn ihr kommt vorn an das Wasser des Jordans, so steht still. Und Josua sprach zu den Kindern Israel, herzu und hört die Worte des Herrn eures Gottes. Dabei sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist, dass er vor euch austreiben wird. Die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Gergasiter, Amoriter und Jebusiter. Siehe, die Lade des Bundes des Herrschers über alle Welt wird vor euch hergehen in den Jordan. So nehmt nun 12 Männer aus den Stämmen Israels, aus jeglichem Stamm einen. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, die des Herrn Lade des Herrschers über alle Welt tragen, in des Jordans Wasser sich lassen, so wird sich das Wasser, das von oben herabfließt, im Jordan abreißen, dass es auf einem Haufen stehen bleibt. Und genau das geschah. Ich will dich jetzt bestätigen und groß machen. Wodurch? Durch die Erfahrung, nicht nur durch die Verheißung. Du musst es erleben. Du musst wissen, Gottes Wort trägt. Und das sollen andere auch mitkriegen. Gottes Wort trägt. Er redet nicht nur etwas Schönes, sondern er tut es auch. Und genauso geschah es dann auch. Oder denken wir an die Worte, die dem Petrus, der ja noch sehr skeptisch war, wer Jesus sei und ob man ihm nachfolgen sollte, bekommen hat. In Lukas 5, Vers 4 sagte Jesus zu Petrus, weil er ihn ja kannte, er schaute ja in sein Herz. Er hat ja die ganzen Worte gehört, die Jesus gesprochen hat zu dem Volk. So, jetzt will ich dir den Beweis geben. Du musst das praktisch erleben. Du hast eine Predigt gehört, aber die nützt dir nicht, Simon, wenn du nicht erlebst, dass es Tragkraft hat. Und dann sprach der Herr, fahre auf die Höhe und werft euer Netz aus, dass ihr einen Zug tut. Wir kennen die Antwort, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und da sie das taten, beschlossen sie eine große Menge Fische und das Netz zerriss. Mit anderen Worten, die Praxis war erlebt. Was Jesus sagt, das stimmt. Und aufgrund dieser erfahrenen Praxis konnten sie den Fischzug liegen lassen und Jesus folgen. Wir brauchen also Praxiserlebnis, nicht nur Worte der Verheißung. Deswegen sollen wir das Wort wahrnehmen, nicht nur im Sinne vom Hören, sondern was sich bereits erfüllt hat in Jesus und welche Kräfte für unser persönliches Leben frei geworden sind. Denn wo das nicht ist, verfällt man leicht anderen Stimmen in dieser Welt. Ich bin ja nicht einer, der immer das nur unbedingt sagen will, was andere tun und lassen. Es gibt ja so viel Negatives. Aber in dem Zusammenhang muss ich doch einmal sagen, was zum Beispiel der EKD-Vorsitzende in Deutschland sagt. Und viele nehmen das leider an. Es gibt ja immer wieder die Diskussion über die Frage von Gottes Wort, Menschenwort, jetzt die Homosexualität, wie wird denn das eingeordnet? Und er wurde ja auch interviewt und gefragt, der ja nun auch ein Maßstab sein soll für alle Christen in Deutschland. Er steht der Kirche in Deutschland vor, ja. Und da fragte man ihn ja nach der Bibel, nach den Aussagen der Bibel. Und er sagte dann, die Bibel, kein Mensch sucht sich seine sexuelle Orientierung aus, also im Blick auf die Homosexualität, und sie trennt uns nicht von der Liebe Gottes. Dann wurde er gefragt, aha, dann kann die Bibel also irren. Antwort, die Bibel ist eine untrennbare Mischung aus Gottes und Menschenwort. Und Menschen können irren. Also kann man sich da in der Bibel mal aussuchen, was Menschenwort ist und Gotteswort, was einem nicht gefällt, das waren Menschen. Die haben sich geirrt. Deshalb muss ich immer fragen, wie Gott mich heute durch das biblische Wort anspricht. Und weiter sagt er, Teile der Bibel, die einem aktuell nicht mehr gefallen, also so wird das dann kommentiert, werden zu Menschenwort deklariert. Weiterhin natürlich auch hat er Probleme. Und wenn man also nicht die Praxis des Glaubens erfährt, verfällt man solchen Dingen und solchen Aussagen. Er hat Probleme mit der Kreuzigung Jesu. Er sagt, das Kreuz, so hat er geantwortet, das Kreuz ist nur ein Ausdruck der Bosheit, aber zugleich auch ein Ausdruck der Treue und Liebe Gottes zu uns Menschen. Das bringt beides gleichzeitig zum Ausdruck. Und die Auferstehung sagt, nein, nein, die Liebe Gottes und das Leben ist stärker als die Bosheit. Abraham, so sagt er weiter, war bereit, Isaak zu opfern. Aber da hat Gott eingegriffen, keine Menschenopfer mehr. Und bei Jesus soll es denn so gewesen sein, dass Gott seinen Sohn selber geopfert hat, ein Menschenopfer? Nein, so ist das nicht. Ja, das sagt ein kompetenter Mensch, der evangelischen Christenheit in Deutschland vorsteht. Wenn wir also nicht die Praxis, Glaubenspraxis persönlich haben, ist es leicht denkbar, solchen Meinungen anheimzufallen. Verstehen wir, worauf auch hier der Hebräerbrief Bezug nimmt? Achtet darauf, was ihr hört, achtet darauf, was sich erfüllt hat im Worte Gottes. Und unterstellt euch dem Herrn. damit ihr nicht am Ziel vorbeifahrt. Es heißt in der 84er Übersetzung nämlich so, darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Das Ziel Israels, damals unter dem Gesetz, und der Gemeinde aus Nationen und aus den Juden, war ja eigentlich stets immer, dass sie mit dem lebendigen Gott Gemeinschaft pflegen, jetzt und natürlich in Ewigkeit. Israel unter dem Gesetz verlor aber auch das Ziel aus dem Auge, indem es das Gesetz nicht mehr als Richtschnur zum irdischen Handeln vor Gott und Spiegel der Seele erkannte, sondern als ein Mittel, die Gerechtigkeit zu erlangen, die vor Gott gilt. Sie schossen am Ziel vorbei, denn dazu war ihnen ja das Gesetz gar nicht gegeben. Und dadurch kamen sie ja auch mit dem Sohn Gottes in Konflikte und stritten mit ihm über den Sabbat und über viele andere Dinge, wie man das zu betrachten hätte. Schlussendlich sagten sie, er lästert Gott, weil sie an dem Ziel vorbeischossen. Darum tadelt auch Jesus ihr Tun. Wer am Ziel vorbeischießt, handelt auch falsch. In Lukas 11 sagt er zu ihnen, und das ist ja alles auch im Hebräerbrief hier mit eingebettet und soll deutlich werden, dass wir so nicht handeln. In Lukas 11, Vers 42. Weh euch Pharisäern, dass ihr verzehntet die Minze und die Raute und allerlei Kohl und geht vorbei an dem Gericht und an der Liebe Gottes. Hier wird deutlich gemacht, sie versuchten übergenau das Gesetz zu halten, in der Hoffnung, dadurch gerecht zu werden vor Gott, dass sie Gott gefallen. Aber sie sind vorbeigegangen an dem Gericht, das nämlich über Sünde ausgesprochen werden muss. Kein Mensch kann aus sich selbst selig werden. Und vorbeigegangen an dem Angebot der Liebe Gottes, das Gericht über die Sünde durch sich selbst aufzuheben. Ja, ihr seid ganz genau in eurem Gesetz, in jedem kleinen Krümel, aber ihr seid vorbeigeschossen an der Wahrheit, weil ihr euch nicht mehr kontinuierlich unter die Verheißung und Erfüllung des Wortes Gottes gestellt habt. Doch auch für die an Jesus gläubig gewordenen kann eine Zielverfehlung geschehen, wenn sie die Gnade verlassen. An die Galater musste der Apostel Paulus ja schreiben, ihr habt doch im Geist auf der richtigen Wegstrecke begonnen, aber wo seid ihr nun gelandet? Wollt ihr's im Fleisch vollenden? Das heißt, ihr hört nicht mehr auf die Erfüllung des Wortes Gottes und unterstellt euch der Erfüllung nicht mehr. Darum schießt ihr am Ziel vorbei. Ihr seid wieder Knechte der Satzungen und Riten geworden. Wollt ihr es im Fleisch vollenden? Im Geist habt ihr gelebt und im Geist sollt ihr bleiben. Allerdings, natürlich, was war denn das Problem auch der Gläubigen in Galatien? Im Geist leben heißt ja jeden Tag eng bei Jesus bleiben. Gar kein Mitspracherecht mehr zu haben über das eigene Leben. Und da streitet, wie es auch im Galaterbrief steht, das Fleisch wieder den Geist. Ich habe auch was zu sagen. Ich will auch mitreden. Herr, so kannst du das nicht machen. Verstehen wir? Und dann ziehen wir uns lieber zurück zu den Satzungen und Ordnungen. Das können wir wenigstens selber regeln. Im Geist habt ihr begonnen, wollt ihr es im Fleisch vollenden, ihr schießt am Ziel vorbei. Wer in der lebendigen Erkenntnis von Verheißung und Erfüllung der Schrift lebt, bleibt in dem lebendigen Bezug zur Gnade, die sich durch den Heiligen Geist und nicht durch Werke mitteilt. Durch den Heiligen Geist und nicht durch Werke. Wenn das Wort fest geworden ist, was geredet worden ist, so haben wir gelesen, wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist und jede Übertretung, also jede Sünde, jeder Ungehorsam, den rechten Lohn empfing in Jesus Christus durch sein Kreuz. Wie wollen wir entrinnen, wenn wir das nicht mehr achten? Achten heißt, das nicht mehr leben wollen. Viele sagten wohl ja zu Golgatha, aber nein zum Laufen in den Fußtapfen Jesu. Wenn es schwierig wird, dann sucht man den eigenen Weg. Der Schreiber dieses Briefes erinnert uns daran, dass in Jesus Christus alle Verheißungen des Alten Testamentes erfüllt wurden. Alle, die zum Heil der Seele dienten. Was von dem kommenden Messias, dem Erlöser, von Sünde gesagt wurde, hat sich sichtbar erfüllt. Das Wort ist fest geworden, so wie wir es im Johannesevangelium lesen. Das Wort ward Fleisch. Am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Es ist fest geworden unter uns. Es hat den Beweis geführt, den lebendigen Beweis, dass das gehörte Wort wahr ist. Jesus selbst sagt ja von sich darum in Matthäus 5, Vers 17, dass er alles, was gefordert wurde im Gesetz, in den Verheißungen, er selber erfüllt hat. Am Ende des Lukas-Evangeliums sagt er, ja, die Schrift spricht von mir. All das, was sie von mir spricht, das habe ich getan. Es ist alles vollbracht, es ist alles erfüllt. Verheißung und Erfüllung. Das heißt, wir brauchen den Erfüller. Und zwar nicht nur im Glauben, sondern im Erleben. Im Erleben. Ich sagte ja kürzlich mal im Blick auf meine Frau, dass sie dann gleich am Anfang sagte, und auch wenn ich sie im Krankenhaus besuchte, also du weißt ja, wir wissen doch, wem wir gehören. Das ist der beste Trost. Wir haben ihn erlebt und erleben ihn immer wieder aufs Neue. Und dieses Erleben hält uns einfach wach. Paulus schreibt in Römer 10, Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Und diese Gerechtigkeit müssen wir im Herzen erleben. Denn gerecht sein ist das Höchste im Leben eines Menschen. Wenn jemand sagen kann, ich bin gerecht. Das ist das Beste, das Höchste, was er sagen kann. Natürlich nicht durch meine Werke. Durch den Glauben an Jesus bin ich sogar vor Gott gerecht. Das ist ein Prädikat sondergleichen. Das ist aber auch eine persönliche Erfahrung. Ich persönlich habe das ja auch so erlebt. Früher gab es viele Dinge, die mir vor Herzen, vor Augen standen, was man auch nicht richtig gemacht hat, falsch gemacht hat. Klagte einen vielleicht irgendwo an, lief einem hinterher. Aber durch die Gegenwart Jesu, die Wiedergeburt, wurde das durchkreuzt. Das heißt, das Gewissen wurde gereinigt. Es gab keine Anklage mehr. Gerecht vor Gott. Und da braucht es keine Rechtfertigung oder Verteidigung mehr. Darum konnte auch Jesus, weil er der Gerechte war, schweigen. Der alte Mensch, der will immer reden, will sich immer verteidigen. Wenn ich gerecht bin, bin ich gerecht. Wenn es einer nicht wahrhaben will, dann muss er es ja nicht. Ich brauche mich nicht mehr rechtfertigen. Das ist dieser Zustand der Erfahrung, den wir mit Jesus Christus machen dürfen und machen sollen und immer wieder bestätigen sollen. Wir wissen nämlich nicht nur, dass wir gerecht sind durch Jesus Christus, sondern uns überhaupt nicht mehr vor dem Zorn Gottes fürchten müssen. Denn wer gerecht ist, der kann nicht verurteilt werden. Verstehen wir? Wir sind frei vom Gericht. Wir können zwanglos handeln und leben im Glauben vor Gott, der uns in Jesus Christus gerecht gemacht hat. Darum, noch einmal die Verse, sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, wie wollen wir denn entrinnen, wenn wir so ein Heil nicht achten? Wenn wir nicht in dieser Gerechtigkeit leben? Wenn wir nicht in der Angst, Freiheit vor dem Zorn Gottes leben? Und das heißt, auch das zwanglose Leben heißt, ich brauche niemandes Urteil über mich oder Maßregelung mir zum Maßstab nehmen. Ist das nicht wunderbar? Das versuchen wir Menschen ja immer wieder, nicht den anderen zu beurteilen und so weiter. Wenn du gerecht bist, so sagt die Schrift, wenn du das erlebst in deinem Herzen, du hast Jesus aufgenommen, dann bist du nicht mehr abhängig von der Beurteilung des anderen oder von seiner Maßregelung. Der Apostel Paulus hat das auch wunderbar auf den Punkt bringen können. In 1. Korinther 4, da sagt er Folgendes, Vers 3, mir ist es ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde. Ist mir ein Geringes. Oder von einem menschlichen Tag. Auch richte ich mich selbst nicht. Denn ich bin mir nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist es aber, der mich richtet. Und er hat mich gerecht gemacht. Also, wer will da noch was sagen? Das ist eine neue Freiheit, die erfahren werden muss. Die erfahren werden kann und muss. Und dann verspürt man selbst, danke Herr, ich muss mich nicht mehr rechtfertigen. Denn vor dir bin ich gerecht. Du bist der Einzige, der mein Leben beurteilt hat, beurteilt und auch in Ordnung bringt. Jesus Christus ist nicht nur die Erfüllung des göttlichen Wortes über die Errettung, denn wir lesen ja in 3. Mose 18, 5 nicht, was alles gesagt ist, soll erfüllt werden und damit wir Leben haben in Gott. Er ist nicht nur diese Erfüllung des Errettungswortes, sondern er ist auch für alle das Opferlamm geworden, die dieses Wort nicht erfüllt haben. Er hat das Wort erfüllt. Alles, was geoffenbart worden ist, hat er getan. Er ist das Gesetzesende. Aber er ist außerdem auch noch das Opferlamm geworden für alle, die das Wort nicht getan haben, weil sie es nicht tun konnten. Denn es ist keiner aus sich selbst gerecht. Jesus trug die Sünden der ganzen Welt. Das ist hier so die Beweisführung auch im Hebräerbrief, um deutlich zu machen, ihr sucht bitte keinen anderen Weg, sondern haltet euch an dieser Offenbarung des Sohnes Gottes fest, lebt mit ihm. Durch sein Leiden, durch sein Sterben wurde der Lohn für jede Übertretung bezahlt, haben wir gelesen. Jeder Lohn, jede Ungerechtigkeit, jeder Ungehorsam ist bezahlt worden durch ihn. Und zwar der Ungehorsam gegen Gott. Der ist bezahlt worden. Darum heißt es ja auch im Propheten Jesaja, Kapitel 53, Vers 10, wenn er dann sein Leben zu einem Schuldopfer gegeben hat, zur Sühne, wird er Lebenssamen in Ewigkeit haben und Gott wird durch ihn alles fortführen. Was dann noch gelebt werden kann und soll, soll durch ihn geschehen. Die Hebräer standen ja in der Gefahr, so wie wir das ja manchmal auch sind, ich sagte es ja einleitend, zurückzufallen in die Werksgerechtigkeit, sich immer auf die eigene Schulter zu klopfen, was man alles so leistet und tut, vor anderen und vor sich selbst irgendwie in ein besonderes Licht zu stellen. Das ist die Gefahr. Und hier wird gesagt, schaut nicht darauf. Schaut auf die Verheißung und die Erfüllung auf den Angesagten und den Gekommenen, Christus. Nur er ist die Gerechtigkeit. Achtet sie bitte nicht gering. Achtet euch nicht wieder höher als ihn, sondern seid demütig. In 1. Johannes 2, 2 steht ja auch, Jesus ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jede Übertretung aller Menschen ist gesühnt worden. Jede Sünde hat ihre Strafe im Gericht über das Lamm Gottes erhalten. Darum wieder der Prophet Jesaja 53, 5, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Manchmal, es ist ja eben auch so, viele, die sich Christen nennen, sie laufen ja gar nicht als Geheilte durch die Welt. Da denkt man erst, also die brauchen noch erst Heilung. Ja, brauchen erst noch Heilung. Nein, durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist die Erfahrung, die wir machen müssen. Danke, Herr, durch deine Wunden bin ich heil geworden. Wo gibt es denn jetzt noch einen Grund zu klagen? Das heißt, du hast mich bereit gemacht, das will hier der Hebräerbrief auch deutlich sagen, bereit gemacht auf Zeit und Stunde, wenn du kommst und mich rufst. Ich bin komplett fertig, hundertprozentig. Da fehlt nichts mehr. Und das soll doch meine Freude sein. Das soll doch auch meine tägliche Siegesschau sein. Ich komme durch. Der Herr hat mich gerecht gemacht. Ich bin geheilt durch seine Wunden. Diese Tatsache gilt es also im Glauben festzuhalten. Denn allein das ist Freude und Seligkeit. Das ist Glückseligkeit. Wer diese Seligkeit missachtet oder vernachlässigt, kann sich keine alternative Seligkeit schaffen. Das will hier dieses Wort sagen. Wenn wir dies nicht achten, wo sollen wir dann noch eine andere Seligkeit finden können? An dieser Stelle ist auch das Wesen der Traurigkeit und Verzagtheit von Kindern Gottes zu sehen. Warum ist das so? Das ist einfach so, weil sie sich an die Seligkeit in Jesus nicht mehr erinnern. Die ist dann beiseite geschoben. Und dann kommt die Traurigkeit der Welt wieder über uns. Denn die Hoffnungslosigkeit macht sich dann breit. Das ist das Geheimnis, was auch hier in der Schrift angesprochen wird. Wenn wir nicht an Jesus, an dieser offenbarten Seligkeit täglich festhalten, dann verfallen wir wieder in Lethargie, in Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit. Gott hat das Zeugnis dieser Seligkeit mit Zeichen und Wundern, haben wir gesehen, gelesen, und mit mancherlei Kräften durch die Apostel bestätigt. Die apostolischen Vollmachten also dienten und hatten den Sinn und dienten dazu, dass erkannt werden konnte, wie beständig das Wort Gottes vom Heil der Seele ist. Es sollte anhand der Werke deutlich gemacht werden, schaut, das stimmt, was gesagt ist. Das ist nicht nur ein bloßes Wort, was im Raum steht. Darum sind Zeichen, Wunder, mancherlei Kräfte, Vollmachten gegeben worden. Jesus selbst zeigte durch die Werke die Wahrheit des Wortes. In Johannes 10 lesen wir Folgendes. Welchen Anspruch stellte Jesus? Stellte er nur den Anspruch, wenn ich euch jetzt was sage, das müsst ihr mir einfach glauben? Nein. Folgendes in Vers 37. Tue ich nicht die Werke meines Vaters, dann glaubt mir nicht. Dann ist es ja bloß ein Wort, was wir sagen. Ja, es ist ein frommes Wort, was wir in die Welt setzen, aber es hat gar keine Kraft und keine Wirkung. Tue ich aber diese Werke, dann glaubt doch den Werken. Wollt ihr mir sonst nicht glauben, auf dass ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Also Verheißung, Erfüllung. Auch Jesus sagt, schaut doch, ob ich euer Leben verändern kann. Und wenn ich es verändert habe, dann glaubt mir doch. Wenn ich es nicht verändert habe, ihr seid geblieben, wie ihr wart, gut, dann war es nur ein frommes Wort. Dann braucht ihr nicht glauben. Braucht ihr nicht glauben. Wenn das Wort keine Kraft hat, der Veränderung, dann könnt ihr es weglassen. Hat es euch aber verändert, dann bleibt da dran. Dann glaubt ganz fest. Also der Herr bestätigt sich selbst in dieser Weise und sagt, hören und tun. Das hat auch Nikodemus, wenn ihr das mal im dritten Kapitel vom Johannesevangelium nachlest, hat er gemerkt. Er kam ja des Nachts zu Jesus und was sagte er? Er sagte, wir haben nicht nur die Worte gehört, sondern wir haben gesehen, was du getan hast. Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn, Gott mit ihm. Deswegen bin ich hierher gekommen, weil ich die Praxis gesehen habe. Und dann kam ja diese Frage nicht, wie man ein neuer Mensch werden kann. Man will die Praxis doch auch erleben und soll sie auch erleben. Mehr als die Erfüllung des verheißenen Segens, Wortes Gottes und der Beweis durch die mitfolgenden Taten, kann der Mensch zur Gewissheit seines Heils nicht empfangen. Diese Stücke, die werden im Heiligen Geist aber dem Menschen dargereicht und immer wieder in Erinnerung gebracht. Immer wieder. Petrus schreibt es auch einmal und sagt, wenn ihr jetzt dies und jenes nicht habt im Glauben, dann habt ihr vergessen, da habt ihr euch nicht mehr erinnern lassen. Ihr habt vergessen die Reinigung der vorigen Sünden. Irgendwo seid ihr jetzt am Ziel vorbeigeschossen. Ihr sollt das nicht vergessen, denn der Heilige Geist erinnert euch daran. Euch sind alle eure Sünden vergeben. Ihr seid total gerecht. Und so oft wir uns daran erinnern, sagen wir Danke, Herr, und werden froh und gehen im Glauben voran. Denn in Johannes 16, 14 sagt Jesus, derselbe Geist, er wird mich verklären. Er wird nicht euch nur eine Kraft geben, damit ihr jetzt eure Gesetzeswerke erfüllen könnt, sondern er wird mich verklären, der ich alles für euch getan habe. In Johannes 14, Vers 26, er wird euch alles lehren und erinnern an alles das, was ich euch gesagt habe. Er wird euch erinnern und ihr werdet die Erfahrung machen, dass das Wort wahr ist. Wir werden bewahrt vor dem Gericht. Diese ernste Ermahnung im Hebräerbrief richtet sich zu den Hörern, wahrzunehmen, was die Wahrheit ist. Nicht nur beim Hören zu bleiben. Es geht darum, dass wir aus dem verdienten Gericht genommen worden sind. Es geht nicht nur um die Tatsache des göttlichen Heils und Lebens mit Jesus, sondern um die Erlösung aus dem verheerenden Gericht über alles gottlose Wesen der Menschen, das unausweichlich ist für die, die Jesus nicht annehmen. Das ist auch eine Sache, die wir mit betrachten müssen. Wir sind von diesem verheerenden Gericht erlöst worden. Wir können uns das Ausmaß ja dieses Gerichtes gar nicht vorstellen. So wenig, wie wir uns das Ausmaß des Heils vorstellen können. Wir können nur in der Erfahrung des Heils leben, aber wir brauchen nicht in der Erfahrung des Gerichtes leben. In Römer 1, 18 sagt ja der Apostel Paulus und sagt es deutlich, dass ja Gottes Zorn vom Himmel offenbar werden wird über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Das kommt, aber wir sind befreit worden davon. Auch auf der zweiten Missionsreise hat der Apostel Paulus zu den Athenern gesprochen und hat gesagt, dass da das Gericht kommt. Es kommt. Aber wenn ihr an Jesus glaubt, seid ihr herausgelöst aus diesem Gericht. In Offenbarung 20 lesen wir dann auch von dem Endgericht, das unbedingt kommen wird. In Vers 12, ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Bücher wurden aufgetan, ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Die Toten wurden gerichtet nach der Schrift, in den Büchern nach ihren Werken. Vers 15, wenn jemand nicht gefunden worden ist, geschrieben im Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Das Gericht kommt. Und wir sind erlöst von dem Gericht. Das soll uns auch bewusst sein. Wer kann uns sonst erlösen? Und Judas, ein Sohn von Josef und Maria, bezeugte in seinem Brief, Vers 14 und 15, dass ja schon Henoch ein Bild bekommen hat, wo der Messias, Jesus, mit vielen tausenden Heiligen kommt. Wozu? Um Gericht zu halten. Gericht zu halten. Wir sind also nicht nur, das will uns der Hebräerbrief auch sagen, erlöst durch die Vollkommenheit in Jesus Christus, erlöst von unserer Schuld, sondern erlöst von dem Gericht und in eine neue Seligkeit, die wir gar nicht kannten, gestellt. Darauf wies Jesus selber hin in Johannes 5, Vers 24. Ich lese uns das auch mal in diesem Zusammenhang, wo er sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und er kommt nicht in das Gericht. Ist das nicht wunderbar? Das müssen wir auch mitsehen. Ich komme nicht ins Gericht, danke Herr. Sondern ich bin vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir verstehen, dass es beim Hören des Wortes Gottes nicht nur um die Frage der Glückseligkeit in Gottes Reich geht, sondern auch um die befreiende Gnade vom Strafgericht, das alle Menschen treffen wird, fromme und nicht fromme, alle, die nicht in Jesus Christus sind, die nicht in dieser Seligkeit mit Jesus leben. Hören des Wortes Gottes, Glauben desselben, Behalten des Wortes Gottes und Tun sein Wort gehört einfach zusammen. Das kann man nicht voneinander trennen. Wer nicht in und aus der Gnade handelt und lebt, vergisst die Verheißung des wahren Lebens. Wer die Verheißung vergisst, verliert das Glaubensfundament. Wer das Glaubensfundament verliert, verlässt, wird auch unfähig einst zum Hören der Verheißung. Er kriegt sie gar nicht mehr mit. Darum ist es so wichtig, ein aktiver Hörer und Täter des Worts zu sein und dadurch zielbewusst im Heil Gottes zu leben, zu wissen, wo es lang geht. Denn wie sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, wenn wir solch eine Seligkeit nicht achten, wie wollen wir entrinnen? Wie wollen wir entrinnen dieser Botschaft, die seinen Anfang, die den Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde, durch die ihr es gehört habt? Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunder, mancherlei mächtige Taten, durch die Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Hören und Handeln gehören einfach zusammen in Erfahrung. Soweit zu diesen Versen. Sicher pulsiert in unserem Herzen noch viel, viel mehr anderes dazu. Das soll auch so sein. Aber diese Worte sollen auch uns stärken und ermutigen, an Jesus festzuhalten.